Kundgabe 2810. Empfangen durch Bertha Dudde am 12.07.1943. Hass und seine Auswirkungen. Der Dämon des Hasses vergiftet die ganze Welt. Und die Menschen machen sich ihm hörig. Hass aber zerstört, wohingegen die Liebe aufbaut. Und es wird das Zerstörungswerk auf Erden immer größeren Umfang annehmen, je mehr sich der Hass unter der Menschheit austobt. Das Vernichtungswerk Gottes wird diesem Hass auch kein Ende bereiten, sondern nur vereinzelte Menschen zur Besinnung kommen lassen. Und diese werden nun erkennen, von wem sie sich beherrschen ließen. Um dieser wenigen willen äußert sich Gott und zeigt seine Macht und seine Kraft. Die Mehrzahl aber lebt weiter im Hass und sucht sich durchzusetzen immer mit Mitteln, die der Hass gebärt und den Hass immer höher entflammt. Denn es ist der Hass, die gesteigerte Lieblosigkeit. Es ist der Hass, die furchtbarste Eigenschaft, weil er unsagbar zerstörend sich auswirkt, nicht nur irdisch, sondern auch geistig. Denn durch ihn werden alle edlen Triebe vernichtet oder stark gefährdet. Der Mensch, der im Hass lebt, wird von den Dämonen hin und her geworfen. Sein Streben zur Höhe ist ständig gefährdet, weil er immer wieder zurückgeworfen wird, so wie er sich zum Hass hinreißen lässt. Denn er begibt sich immer wieder in die Macht dessen, der nur Hass und Lieblosigkeit auf die Menschen zu übertragen versucht. Und dessen Macht ist groß über einen solchen Menschen. Und desto größer nun, wo die ganze Menschheit im Hass lebt. Es muss dies einen geistigen Rückschritt bedeuten, der sich erschreckend auswirkt insofern, als dass die Menschen willig ausführen, was ihnen nun von der hasserfüllten Gegenmacht Gottes aufgetragen wird, dass sie jeglichen Besitz zerstören, um den Mitmenschen zu schädigen. Dem Gegner Gottes ist daran gelegen, das von Gott in der Schöpfung gebannte Geistige zu befreien daraus. Darum ist sein Sinnen und Trachten nur darauf gerichtet, das zu zerstören, was durch den Willen Gottes entstanden ist. Sein Wille und seine Macht aber erfassen nicht die Schöpfungswerke. Darum sucht er, seinen Willen auf die Menschen zu übertragen. Er pflanzt in sie den Hass und treibt sie dadurch an, das auszuführen, was ihm unmöglich ist: die Schöpfung zu zerstören. Also macht er die ihm hörigen Menschen zu seinen Handlangern. Er legt in sie satanische Gedanken. Er schürt in ihnen den Hass und treibt sie also an, sich gegenseitig den größten Schaden zuzufügen. Die Menschen führen das willig aus, was ihnen der größte Feind ihrer Seelen eingibt. Immer neuen Hass gebären ihre Taten und immer neue Zerstörungswerke der Hass. Eine so vergiftete Menschheit geht immer mehr dem Untergang entgegen, denn sie findet schwerlich den Weg zum Liebeswirken zurück. Amen.